Ein deutsches Märchen. Die Schmetterlingsprinzessin. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Mit Haut so rein wie ihre Seele. Mit bezaubernden Augen, in denen man sich verlieren konnte. Sie war in allen benachbarten Königreichen berühmt. Nicht nur für ihre Schönheit, sondern auch, weil sie gewitzt und schlau war. So mancher Prinz wollte ihr Ritter in glänzender Rüstung werden, aber scheiterte. Ein Mann voll mächtiger Magie, dass er Meere austrocknen konnte, verliebte sich sehr in diese Prinzessin. Der Zauberer reiste zum Schloss, weil er um Skylars Hand zur Ehe anhalten wollte. Schöne Prinzessin, ich bin gekommen, um dich um deine Hand zu bitten. Aber die Prinzessin lehnte ab. Du bist es nicht wert. Dies ärgerte den Magier sehr. Er liebte sie zu sehr, um sie gehen zu lassen. So verwandelte er sie in einen Schmetterling. Sie lösten sich in Luft auf, bevor irgendjemand bemerkte, was passiert war. Er versprach ihr, dass er sie zurückwandeln würde, wenn sie ihn heiratete. Aber dennoch wies Skylar ihn zurück. Schöne Prinzessin, warum hörst du mich immer noch nicht? Du bist es nicht wert. Nicht wert? Aber du bist ein Schmetterling. Liebe mich und ich werde dir die menschliche Form zurückgeben. Niemals. Dann eines Nachts hatte sie die Gelegenheit zu fliehen. Und sie tat es. Was soll ich tun, Prinzessin, damit du mich endlich... Sie ist weg. Fliegen ist mühsam. Schuh, geh weg. Au! Für einen Moment vergaß die Prinzessin, dass sie ein Schmetterling war. Aber die willensstarke Prinzessin trocknete ihre Tränen und flatterte weiter. Oh nein! Oh, was ist das? Wer bist du, neuer Besucher? Ich bin die Prinzessin. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Warum hast du Bilder von mir an deiner Wand? Der Maler hörte ihre leisen Bitten nicht. Denn die Stimme der Prinzessin war so zart, dass nicht einmal eine Mücke sie hören konnte. Bewunderst du meine Bilder von der Prinzessin? Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ich träume oft von ihr, also male ich sie. Aber ich bin die Prinzessin. Was tust du da? Lass mich gehen! Fürchte dich nicht. Hier, mein neuer Schmetterlingsfreund. Der Maler fing den Schmetterling, ohne zu wissen, dass sie die Prinzessin war, die er so bewunderte. Zwei Tage später, nachdem ihr Flügel geheilt war, ließ der Maler sie im Freien fliegen. Die Prinzessin flog und flog, ohne ein Ziel zu haben. Oh, oh je, wohin gehe ich nur? Sie gelangte an einen Wasserfall. Das erinnerte sie an den Wasserfall, den sie immer bei Vollmond besucht hatte und an dem sie nach Herzenslust sang. Sie fing an zu weinen und eine traurige Melodie zu summen. Sie wusste nicht, dass der Wasserfall die Heimat einer Nymphe war. Du hast eine vorzügliche Stimme, kleiner Schmetterling. Ich bin eine Prinzessin. Ich hörte dich summen, drinnen in meinem Wasserhaus. Summen? Ich dachte, ich würde singen. Die Prinzessin begriff immer noch nicht, dass die Welt ihre wahre Stimme nicht hören konnte. Bloße Sterbliche können dich nicht hören. Ich werde dir die Kraft der Stimme geben. Nun erhielt die Prinzessin ihre wahre Stimme zurück. Die Schmetterlingsprinzessin sang nach Herzenslust. Das beeindruckte die Nymphe so sehr, dass sie Skylar einen Wunsch gewährte. Oh, danke dir, Nymphe. Sie erzählte der Nymphe ihre Geschichte und sagte, sie wünschte sich, dass sie ihre menschliche Form zurückerhielte. Ich kann das so nicht tun, denn der Zauber ist zu mächtig, um ihn dauerhaft zu brechen. Was meinst du mit dauerhaft? Ich kann dir deine menschliche Form geben, aber nur für 2 Minuten. Oh, danke, danke! Der einzige Weg, den Zauber ganz zu brechen, besteht darin, den zu töten, der dich verzaubert hat. Dieser alte, elende Zauberer hat mir das angetan. Wenn du diesen Zauberer besiegen kannst, wirst du wieder voll und ganz Mensch sein. Die Nymphe sagte, dass diese 2 Minuten in der Zeit größter Not kommen würden. Wenn die 2 Minuten vergangen sind, wirst du für immer ein Schmetterling sein, wenn du den Zauberer nicht töten kannst. Ja, Nymphe, ich weiß, was ich zu tun habe. Oh, mein kleiner Schmetterlingsfreund ist zurückgekehrt. Du musst mir helfen. Hilf mir bitte. Und du kannst sprechen. Wobei brauchst du Hilfe? Ich bin Prinzessin Skylar. Ich brauche deine Hilfe, um mich wieder in einen Mensch zu verwandeln. Ich verstehe nicht. Wie kannst du die Prinzessin sein? Das Ziel meiner Liebe und Zuneigung in all den Jahren. Du bist nur ein Schmetterling. Ein böser Zauberer, der sich in mich verliebt hatte, hat mich verwandelt und gefangen genommen. Ich bin seinem schrecklichen Adler kaum entkommen. Auf meiner Flucht bin ich hier zu dir gelangt. Der Maler war in Verlegenheit. Konnte dieser sprechende Schmetterling wirklich Prinzessin Skylar sein? Beweise, dass du die Prinzessin bist. Unsinn! Also soll ich einfach jedem sprechenden Schmetterling glauben, der in mein Haus flattert. Er hatte recht. Gut dann. Frag mich etwas, das nur die echte Prinzessin wissen kann. Was hat dein Vater dir zu deinem 6. Geburtstag geschenkt? Das ist einfach ein herrliches Pony, das ich bis heute noch reite oder ritt, als ich noch Mensch war. Richtig. Meine Güte, du bist wirklich die Prinzessin. Es ist mir eine große Ehre, dich hier zu haben. Ja, ja, Ehre. Wir müssen uns beeilen, der Zauberer. Natürlich, meine Prinzessin. Was in aller Welt machst du? Wir müssen sofort los. Soll ich es mit bloßen Händen mit einem Zauberer aufnehmen, meine Dame? Ich habe hier irgendwo Waffen und Rüstungen. Er war kein wilder Krieger. Doch als er vor der Prinzessin stand und bereit war, sein Leben für sie zu opfern, da regte sich etwas ganz tief in ihr. Wie lange malst du mich schon? Seit dem Tag, an dem du geboren wurdest. Ich fand dich ein bezauberndes Motiv. Ich wusste nicht, dass du zu so einer Schönheit werden würdest. Die Prinzessin fühlte, dass dieser Mann der war, nach dem sie ihr ganzes Leben lang gesucht hatte. Sollten wir nicht gehen? Oh ja, wir müssen schnell zum Schloss des Zauberers. Ich werde uns dorthin führen. So reisten sie zum düsteren Schloss des Zauberers. Sein Schlafzimmer ist hier unten. Wenn er schläft, können wir ihn vielleicht töten, bevor er aufwacht. Hoffen wir es mal. Ich bin kein großer Ritter. Wer ist da denn? Oh je. Wer wagt es, mein Haus zu betreten? Das ist Prinzessin Skylar und ihr tapferer Ritter. Dieser zitternde Narr soll ein Gegner für mich sein? Ah! Ach nein, meine Prinzessin. Du wurdest ein Mensch, um mich zu retten. Du bist mein Ritter, mein wahrer Prinz. Als er sie dem Tode nah sah, wurde das Herz des Zauberers weich. Egal, ob sie mich zurückliebt. Ich liebe sie zu sehr, um sie sterben zu lassen. Er ist weg und ich bin wieder ein Mensch. Lass uns nach Hause gehen, Prinzessin. Sie stahlen ein Pferd aus dem Stall des Zauberers und ritten nach Hause, um ihr neues, gemeinsames Leben zu beginnen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.